Erster, es war bald das Fest Passa. Zweiter, die Priester und Lehrer wollten Jesus töten. Aber sie hatten Angst vor dem Volk. Dritter, Judas wollte Jesus verraten. Judas war einer von den 12 Freunden. Vierter, Judas sprach mit den Priestern und Soldaten. Er wollte Jesus an sie geben. Fünfter, die Priester freuten sich. Sie gaben Judas Geld. Sechster, Judas versprach es. Er suchte eine gute Zeit, um Jesus zu verraten, ohne dass das Volk es sah. Siebter, es war der Tag, an dem man das Passahlamm opfern musste. Achter, Jesus schickte Petrus und Johannes weg. Er sagte, macht das Essen für uns fertig. Neunter, sie fragten, wo sollen wir das Essen machen? Zehnter, Jesus sagte, wenn ihr in die Stadt geht, seht ihr einen Mann mit einem Krug Wasser. Geht mit ihm in sein Haus. Elfter, sagt zu dem Mann im Haus, der Lehrer fragt, wo ist der Raum, wo ich mit meinen Freunden essen kann? Zwölfter, der Mann wird euch einen großen Raum oben zeigen. Dort könnt ihr das Essen machen. Dreizehnter, sie gingen und fanden alles, wie Jesus gesagt hatte. Sie machten das Essen fertig. Vierzehnter, es war Zeit. Jesus setzte sich mit seinen Freunden an den Tisch. Fünfzehnter, Jesus sagte, ich wollte dieses Essen sehr gerne mit euch essen, bevor ich leiden muss. Sechzehnter, ich sage euch, ich werde es erst wieder essen, wenn Gottes Reich kommt. Siebzehnter, Jesus nahm einen Becher. Er dankte Gott und sagte, nehmt diesen Becher und teilt ihn unter euch auf. Achtzehnter, ich sage euch, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis Gottes Reich kommt. Neunzehnter, Jesus nahm Brot. Er dankte Gott, brach es und gab es ihnen. Er sagte, das ist mein Körper. Ich gebe ihn für euch. Esst dies und denkt an mich. Zwanzigster, nach dem Essen nahm er den Becher. Er sagte, dieser Becher ist ein neuer Vertrag. Mein Blut wird für euch vergossen. 21. aber seht. Der Mann, der mich verrät, sitzt mit mir am Tisch. 22. ich muss sterben, wie es geplant ist. Aber es ist schlimm für den Mann, der mich verrät. 23. die Freunde fragten sich, wer von uns wird das tun? 24. die Freunde stritten sich. Sie wollten wissen, wer der Wichtigste von ihnen ist. 25. Jesus sagte, die Könige herrschen über die Menschen. Sie wollen gnädige Herren genannt werden. 26. aber bei euch soll es anders sein. Der Wichtigste soll wie der Jüngste sein. Der Chef soll wie ein Diener sein. 27. wer ist wichtiger? Der am Tisch sitzt, oder der dient? Der am Tisch sitzt, oder? Aber ich bin wie ein Diener bei euch. 28. ihr seid bei mir geblieben, als ich Probleme hatte. 29. mein Vater hat mir ein Reich gegeben. Ich gebe euch auch ein Reich. 30. ihr dürft mit mir in meinem Reich essen und trinken. Ihr werdet auf Stühlen sitzen und über die 12 Stämme Israels richten. 31. Simon. Der Teufel will euch alle prüfen wie Weizen. 32. aber ich habe für dich gebetet. Dein Glaube soll nicht schwach werden. Wenn du wieder zu mir kommst, hilf deinen Brüdern. 33. Petrus sagte, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und zu sterben. 34. Jesus sagte, Petrus, ich sage dir, heute wird der Hahn nicht krähen, bevor du dreimal gesagt hast, dass du mich nicht kennst. 35. Jesus sagte, als ich euch ohne Geld, Tasche und Schuhe wegschickte, habt ihr etwas gebraucht? Sie sagten, nein, nichts. 36. Jesus sagte, aber jetzt soll jeder, der Geld hat, es mitnehmen. Wer kein Schwert hat, soll seinen Mantel verkaufen und ein Schwert kaufen. 37. Ich sage euch, es muss passieren, was über mich geschrieben steht, er wurde wie ein Verbrecher behandelt. Denn alles, was über mich gesagt wurde, wird wahr. 38. Die Freunde sagten, Herr, hier sind 2 Schwerter. Jesus sagte, es ist genug. 39. Jesus ging weg. Er ging wie immer zum Ölberg. Seine Freunde gingen mit ihm. 40. Als sie dort waren, sagte Jesus, betet, damit ihr keine Fehler macht. 41. Jesus ging ein Stück weg. Er kniete nieder und betete. 42. Er sagte, Vater, wenn du willst, nimm dieses Leid von mir weg. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. 43. Ein Engel kam vom Himmel und gab ihm Kraft. 44. Jesus hatte große Angst und betete sehr. Sein Schweiß fiel wie Blut auf die Erde. 45. Er stand vom Gebet auf. Er ging zu seinen Freunden. Er sah, dass sie vor Trauer schliefen. 46. Er sagte, warum schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr keine Fehler macht. 47. Während Jesus noch redete, kamen viele Leute. Judas führte sie. Judas war einer von den 12 Freunden. Er ging zu Jesus, um ihn zu küssen. 48. Jesus sagte, Judas, verrätst du mich mit einem Kuss? 49. Die Freunde von Jesus sahen, was passieren würde. Sie fragten, Herr, sollen wir mit dem Schwert kämpfen? 50. Einer von ihnen schlug den Diener des Priesters. Er schlug ihm das rechte Ohr ab. 51. Jesus sagte, hört auf. Er berührte das Ohr und heilte es. 52. Jesus sagte zu den Priestern, Soldaten und Ältesten, warum kommt ihr mit Schwertern und Stöcken? Denkt ihr, ich bin ein Räuber? 53. Ich war jeden Tag bei euch im Tempel. Warum habt ihr mich nicht festgenommen? Aber jetzt ist eure Zeit. Jetzt hat die Dunkelheit Macht. 54. Die Soldaten nahmen Jesus fest. Sie brachten ihn zum Haus des Priesters. Petrus folgte ihnen von Weitem. 55. Die Leute machten ein Feuer im Hof. Sie setzten sich zusammen. Petrus setzte sich auch dazu. 56. Ein Mädchen sah Petrus am Feuer sitzen. Sie sah ihn an und sagte, du warst auch bei Jesus. 57. Petrus sagte, ich kenne ihn nicht. 58. Kurz danach sah ihn ein anderer Mann. Er sagte, du gehörst auch zu Jesus. Petrus sagte, nein, ich bin es nicht. 59. Ungefähr eine Stunde später sagte ein anderer Mann, es stimmt. Er war auch bei Jesus. Er kommt doch aus Galiläa. 60. Petrus sagte, ich weiß nicht, was du meinst. Sofort krähte der Hahn. 61. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Petrus erinnerte sich an das, was Jesus gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 62. Petrus ging weg und weinte sehr. 63. Die Männer, die Jesus festhielten, machten sich lustig über ihn. Sie schlugen ihn. 64. Sie verbanden ihm die Augen und fragten, wer hat dich geschlagen? Sag es uns. 65. Sie sagten viele schlimme Dinge zu ihm. 66. Am Morgen kamen die Ältesten, die Priester und die Lehrer zusammen. Sie brachten Jesus vor ihr Gericht. 67. Sie sagten, bist du der Christus? Sag es uns. Jesus sagte, wenn ich es euch sage, glaubt ihr mir nicht. 68. Und wenn ich euch etwas frage, antwortet ihr mir nicht. 69. Aber von jetzt an werde ich, der Menschensohn, an der rechten Seite Gottes sitzen, wo er Macht hat. 70. Alle sagten, bist du also der Sohn Gottes? Jesus sagte, ja, ihr sagt es. 71. Sie sagten, wir brauchen keine Beweise mehr. Wir haben es selbst gehört.